Was ich ganz gelungen finde bei der Nummer ist, dass es offen ist. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Weißt du, du kannst es ja auch auflösen. Könnte man ganz woanders hingehen, so, ne? Andres Zalberts, geboren 1961, ist Musiker, Komponist und Musikproduzent. Zalberts studierte Musikwissenschaften bei Andreas Beuermann an der Universität Hamburg. Seit seinem Debüt 1994 in der Drei-Fragezeichen-Folge Tatort Zirkus wurde Zalberts Musik regelmäßig in den Hörspielen von Heike Dine Körting eingesetzt, häufig zusammen mit der von Jan Friedrich Konrad und Konstantin Stahlberg. Als Carsten Bohns Originalmusik in den alten Hörspielen ersetzt werden musste, griff man dafür des Öfteren auf Stücke von Andres Zalberts zurück. Heute betreibt er ein Unternehmen im schleswig-holsteinischen Quickborn, wo wir, die Pizzafüchse, ihn im Sommer 2018 besuchten und wo er auf der Terrasse über seine Hörspielmusik und die seiner Kollegen aus dem Nähkästchen plauderte, unter anderem über Manuel Backert. Ich kenne den sozusagen als Kommiliton. Er hat viel mit Beuermann gemacht, Heike Dines Mann. Und der Typ hat wieder, da hatten wir ja neulich darüber gesprochen, Vorlesung gehalten in der Agnesstraße. Und später hatten sie dann Bei sich zu Hause. Das war Spitzenklasse. Das hatte ich den beiden schon neulich erzählt. Das waren Vorlesung, kam's rein, Cola, alles. Wie ich das immer mitbekommen habe, war Stahlberg immer am Start. Denn Konrad hat ja auch unter anderem diese zweite Titelmelodie gemeint, die ich gar nicht so schlecht fand. Ich meine, was Carsten gemacht hat damals, war auch immer gut so. Ne? Auch von der Titelmelodie. Ansonsten hat er geile Sachen. Aber ich kenne ihn oder habe ihn schätzen gelernt als Band sozusagen, als Frumpy. So, ne? Ach so, und das war damals in der Fabrik, die haben so geile Konzerte gegeben, so, ne? Mit Inga Rumpf und das war echt. Mit dich zu vergleichen, kein Problem für die drei Fragezeichen. Bob, dein Job sind Recherchen und Archiv. Just, du bist der Erste. Du, der zweite Detektiv. Wir bringen Licht ins Dunkel. Wir stellen viele Fragen. Wir arbeiten mit Köpfchen. Das kann man wohl sagen. Ja, das ist natürlich unter so einer gewissen Auflage. So, ne? Also da musst du, die Jungs können natürlich reden und können rappen, aber ich hätte es vielleicht auch anders gemacht. So, ne? Aber die fanden das gut irgendwie, weil André, also Minninger, wollte auch immer irgendwelche Effekte reinspielen. So, ne? Mit da irgendwelche Möwen und wie es dann alles so immer ist. So, ne? Aber bist du mit ihm in Kontakt, mit anderen Minninger? Oder nur mit Minninger? Nicht mehr. Also das kam irgendwie so, dass dann BMG Ariola hat das, glaube ich, dann auch zeitweilig übernommen und was weiß ich, so Heike Dine auch im Zuge dessen, dass André, der Professor Beuermann da irgendwie geschwächelt hat und Ariola hat das dann irgendwie anders gestaltet. Ja. Darum gab es auch diese Ausschreibung von neuer Titelmelodie. Ja. Wahrscheinlich hat sich Konrad auch geärgert darüber oder was weiß ich so. Also, ne? als Sony BMG übernommen hat. Ja, irgendwie, weißt du, genau solche Sachen. Ich kann mich noch erinnern. Genau so lief das dann. Was gab es im Wettbewerb? Also, um eine Titelmelodie. Was? Wieso weiß ich davon nicht? Erzähl mal, komm, das ist 10 Jahre her, da warst du ja noch. Ja, da gab es auf einmal einen Küken. Also was war da? Erzähl. Komm. Ich weiß nur, dass Konrad einen Beitrag eingereicht hat. Du sagst, hast du auch mitgemacht oder hättest du? Also jetzt, zu welcher Zeit? Vor 10 Jahren ungefähr. Ja, genau. Als in 2008. Ja, genau. Da gab es schon Wettbewerb. Also, ja, nicht Wettbewerb. Das ist irgendeine Wettbewerb. Also als die 125. Folge rauskam, wollten sie eine neue Titelmelodie. Ach so. Und da hat man dann echt so gesagt, ja komm, liebe Musiker, reich mal was ein. Ja, genau. Also da haben sich dann auch Fans beteiligt. Und gewonnen hat dann diese Radiopilot-Geschichte. Ja. Unter den Slogan haben die das ja auch ein bisschen promotet. Es gibt zwei Originale. Da durften sie sich auch zeitweilig nicht die drei Fragezeichen, sondern die drei, weil dann wieder die Familie Kosmos Verlag. Und dann wurden Also ich nehme mal an, dass Konrad Stahlberg, also ich hatte dann irgendwie die Möglichkeit, was zu machen, und ich hatte auch einen Vorschlag gemacht. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, drei Das gar nicht so schlecht, auch noch nicht Weltklasse. Wir sind ja fleißiger Hörer der neuen Folgen auch, weil wir immer hoffen, dass da volle alte Mucke drin ist. Und dann schreiben wir böse Verlüsse bei Facebook. Wenn es mal nicht so ist. Ja. Also, wir würden uns auch mal wieder freuen, wenn mehr Cyberts drin wären in Ordnung. Ich sag mal, okay. die 100. Folge, ne? Ja. Dieses Dreieralbum, ja, da, Inseln, Toteninsel, ganz sehr genau. Cool. Genau, das war das Sternberg oder? Morgenstern. Morgenstern? Ja. Oder? Ja, nein, Sternberg. Oder Sternberg, wer war das? Also in der 100, da war sehr viel Morgenstern drin. Seine frühen Sachen, die finde ich auch gut, die waren noch. Da hat er geile Sachen. Da hat er echt auch geile so witzige Gitarrengeschichten, ja, genau. So mit Delay. Ja, ja, also Delay macht er ganz viel auch heute noch. Ich glaube, er hat auch so afrikanische Perkussionsinstrumente eingesetzt in seinen frühen Sachen. Und das fand ich mal was Neues. Das fand ich cool. Da gab es das Archiv halt, da gab es den ganzen Keller. Genau. Ja. Und zur anderen Hälfte war in der 100 halt der klassische Score, also orchestrale Stücke. Aus den frühen 80ern. Ja, da war Beuermann ja selber auch häufiger mal am Start. So, ne? Ja, der hat ein Patent auf Tonbandgeschichten. Also da, und dann war einer der Ersten, hat mir neulich auch übergesprochen, dass er, glaube ich, ein Spinett umgebaut hat, sozusagen als erster Vorläufer vom Hardis-Recording-System. Zudem war einer der ersten überhaupt, weil er sich das leisten konnte, der ein Synth-Klavier hatte. Weißt du, danach kam vielleicht Frank Zappa oder so. Also das ist ja verrückt, oder? Vielleicht war es umgekehrt, weiß ich nicht so. Ne? Aber auf jeden Fall, das war ein hochkreativer Mann. Ganz so, ne? Viele Djembali und sowas gesammelt. Ne? Und das hat er irgendwie ins Museum für Musik und Gewerbe, hier Hauptbahnhof, vom ZOB. Wenn ihr da seid, da müsst ihr mal hin. So, da stehen, glaube ich, Cembalos von Beuermann, also ohne Ende. Spielen wir mal durch, ne? Jam auf dem Cembalo. Alles klar. Ja, das war wirklich ein interessanter Mann, oder? Kann man nicht anders sagen, oder? Nikolaus Mindinger, der hat den Bass gespielt, so, ne? Das ist, glaube ich, das ist ein Roland JV30, wenn du mich fragst. So. Diese also, Laser-Sounds von Roland? Ja. Das kann schon gut sein, sowas habe ich schon mal gespielt. Das klingt so, ja. Der hatte nicht unmittelbar viele Sounds oder nicht unbedingt auch gute oder so. Ne? Ich hatte gar nicht so viel am Start. Mhm. Ich hatte Akai, dann hatte ich ein Juno ab und zu und dann eben akustische Instrumente. Aber nee, eigentlich das ist nicht so. Cool. Percussion und so ist ja auch ordentlich drin bei dir. Und das klingt ja, nun, da neige ich jetzt. So. Ja. Und das ist ja irgendwie, dann schüttelt man mal da. Schüttelt, was du hast. Das so, vermisse ne? ich ganz doll bei aktuellen Sachen halt. Das war bei dir wirklich schön. Ich glaube, Morgenstern hat das auch eine Weile gemacht. Ja, eine Weile, aber jetzt nicht mehr. Aber aktuell auch nicht mehr. Und wenn man so einen richtigen Track produziert, und der hat, was weiß ich, seine 120 BPM oder so. Und man hat da akustisches Drumkit und Percussion, es ist Gold. Also super, wirklich. Ich finde das ja auch, ne? Die sprechen uns aus der Seele. Ja. Du hast nicht immer akustisches Schlagzeug verwendet, ne? Ein paar Tracks waren rein elektronisch, richtig? Das waren entweder später V-Drums, die ich hier gerade habe. So, oder? Ne? Spiele allerdings sehr, sehr... Ja, nee, nach unten gehe ich auch nicht mehr. Also ich gehe meistens in die Kieler, so, ne? Weil da kann ich auch später üben. So, ne? Und hier habe ich so ein paar Sachen, als wir neulich gespielt haben, so, habe ich jetzt auch gar nicht aufgebaut, aber nee, eigentlich vorwiegend in die Kieler, so, wo ich meinen Raum habe. So, ne? Und aber ein paar Sachen musste ich oder habe ich denn zwangsläufig irgendwie so mit V-Dumps gespielt. So, ne? Das sind manches Mal auch ganz einfach technische Geschichten. Ja. Ne? Dann hast du alles voll. Ich habe ja auch damals noch mit Adat, also Aufnahmetechnik und so. Ja, genau, und die ersten Sachen, das ist so, das ist ja eine Höllenentwicklung in den letzten Jahren. So, ne? Das, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was hartes Recording, die ersten hartes Recording-Systeme, egal von welcher Firma, das war eine Spur. Mhm. Und wir waren nicht in Köln, hier in Frankfurt. Mhm. Und als wir das gesehen haben, so mit zwei Freunden da, ey, unglaublich, schnibbelst du zurecht, spielst ein Vier, und das war eine Spur. Ja. Jetzt bekommst du das bei einer Cornflakes-Packung dabei. So, 59 ist Wasser und 57 und 59 kommt es vor. Google doch einfach hier Forscher. Bei Forscher Delta 4 steht es genau. So, ab und zu habe ich auch Auftragarbeiten sozusagen übernommen und es soll klingen wie das. Nee, genau, aber das ist zum Beispiel, da kennt ihr euch vielleicht auch besser aus, da kann ich weiß nur nicht wo, ich muss gleich mal mein ganzes Album da rausholen oder mein Jazzkeller. Ja, Jazzkeller, das suche ich gerade. Ja, das habt ihr schon. Hätte ich auch beinahe gesagt, so damals, da das ist schon angelehnt. So. Ich habe natürlich auch vermieden, irgendwie weißt du Carsten zu covern, weil das wäre auch absurd, aber so die Gangrichtung, so, ne? Das ist ein Bohnen-Thema. Ah, das ist Rürup. Wieso hast du das vorher nicht ausgepackt? Das ist heute noch in den Hörspielen drin. Das ist von Freuden. Der hat gerade Sang gemacht irgendwie, ne? Also, was soll man dazu sagen? Ich weiß auch nicht, was hier mit Fliegen los ist. Es muss meine verdammte Tomatenernte sein. Ach, lass drin, die Kleinen merken es eh nicht. Wunderschön, wunderschön. Sehr gut. Freie Improvisation, Lachen. Großartig. Ich mache jetzt hier die Begleitmusik. Ja, die Lademusik. Wie bei den Computerclub-Tanks. Nee, das war eine andere. Ja, ich kann ja noch eine ganze Menge. Also, Felix Sammelleidenschaft schlägt manchmal ganz exotische Blüten und er hat sich. Was sind MCs für Atari oder Datasetten für Atari besorgt, wo Pausenmusik, Lademusik enthalten ist? Ja, für 100 Euro. Oder 120 Euro. Tatsächlich auch Hörspielmusik. Fünf Kassetten für 120 Euro. Ja. Toppreis. Die Nummer habe ich. Die ist dann ganz bisschen mal ohne Mikrofon. Super geil. Weil das ist tatsächlich auch im Auftrag. Weil Carsten Bohm hatte irgendwie eine Nummer ähnliche Gangart, würde ich mal sagen. Nicht original so, ne? Und dann hieß es, okay, versuch mal sowas Ähnliches zu machen. So, ne? Und ich glaube, die Nummer wurde auch häufiger benutzt. So, keine Ahnung, ich kann nicht ganz genau beurteilen. So, ne? Einfach lässig. Ist noch ein bisschen da. Das wird so richtig... Kommt noch ein Gitarrensolo. Ja, auf der Aufnahme, ja. Da kann, was ich ganz gelungen finde bei der Nummer ist, das ist offen.